gerne Bier, denn das schmeckt mir. Ich trinke auch gerne Wein, denn der ist fein. Ich trinke zwar nicht so gerne Schnaps, aber der haut wenigstens rein. Ich stinke aus dem Maul, mein Hosenstall ist offen und wie immer fällt mir kein Text für ein Trinklied ein. Ich bin mal wieder zu besoffen, es hat mich schwer getroffen, ich bin besoffen wie ein Schwein. Auf mal Likör, weil ich gern besoffen wäre. Und auf dem Absinth, den bin ich wohl gesinnt. Schon um den guten Rum, da führt kein Weg herum. Seit Monaten schon steht meine Miete offen. Und wie immer fällt mir kein Text für ein Trinklied ein. Ich bin mal wieder zu besoffen, hab die x-te Flasche offen. Ich bin besoffen wie ein Schwein. Trinke ich auch Spiritus, wenn ich sonst nichts anderes find. Und Benzin trank ich eh schon auch als Kind. Doch Nagellackentferner trink ich noch viel gerne. Und manchmal stimmt nicht Leber, denn das schont die Leber. Krieg ich heute noch was hin? Ich kann's wirklich nur hoffen. Denn wie immer fällt mir kein Text für ein Trinklied ein. Ich bin mal wieder zu besoffen, meine Familie wirkt betroffen. Ich bin besoffen wie ein Schwein. Ich halte mir auch das Maul, dann ruf ich alles offen. Und wem bin ich der Text, der ein Trinklied ein? Ich bin mal wieder zu besoffen, es hat mich schwer getroffen. Ich bin besoffen wie ein Schwein. Seit Monaten schon steht meine Miete offen. Ich bin der Text, der ein Trinklied ein. Ich bin wieder zu besoffen, hab die X-Flasche getroffen. Ich bin besoffen wie ein Schwein. Früher war ich so arm, dass ich mir noch nicht einmal ein paar Socken für 9 Cent leisten konnte. Aber jetzt kann ich mich jeden Tag betrinken.